Die Luna-Katze ist gerade draußen, die wollte nämlich raus und ja, deshalb wird sie auch heute nicht dabei sein, aber ich glaube, es ist besser für ihr Seelenheil. Und auch diesmal, liebe Leute, gönnt euch alkoholisches oder gerollten Brokkoli. Es wird notwendig. Kapitel 12 mit dem Mund. Eine sehr romantische Kapitelbeschreibung. Zuerst zögerte sie noch und versuchte es zurück. Zu ziehen. Punkt. Doch als er loslassen wollte, gab sie nach und ließ es ihn sich ihr zweites Bein auf die Schulter legen. Das fängt jetzt schon so an mit den Sätzen. Er hatte auf sie nun auf den Schultern sitzen. Er schaute sie an. Ihre Scheide war geöffnet, da sie ihre Beine links und rechts auf seinen Schultern gelegt hatte. Sie war feucht und bewegte sich. Also, jetzt die Scheide von selber. Das ist sehr, sehr creepy. Wenngleich das Alien aus ihr herausbricht. Alleiner, dann lauf. Einen Moment davon hingerissen. Was? Aber wieso? Also, liebe Pensiträger, wenn ihr mal vor einem Wotzentor seid und die Wotze selbst bewegt sich, dann macht euch Sorgen. Ich komme gerade nicht darüber hinweg. Allein dieses Bild. Okay, weiter. Einfach nicht drüber nachdenken. Einen Moment davon hingerissen, richtete er seinen Blick auf ihre Klitoris, die angeschwollen war. Er erkannte dadurch das Ausmaß ihrer Erregung. Bitte was? Er legte seine Hände auf ihren Hintern. Ist sie nicht gegen die Wand gedrückt gerade? Sie legte wieder ihre Hände auf sich. Könnt ihr aufhören, eure Hände überall hinzulegen? Weil noch mehr Hände gibt's nicht. Wenn das im nächsten Satz weiter vorkommt, dann sind da noch mehr Dinge, die wirklich creepy sind. Nicht nur sich bewegende Wotzen. Er küsste sie liebevoll und zögernd ließ. Was? Also man merkt schon, dass Rainer an diesem Punkt mit seinen Händen nicht unbedingt an der Tastatur war. Sie legte wieder ihre Hände auf sich. Er küsste sie liebevoll und zögernd ließ sich los. Er sah auf, ich weiß, dass du noch schüchtern bist, aber versuche mir einfach zu vertrauen. Sie nickte. Als ihre Hände auf ihren Schenkeln lagen, sagte er, Punkt. Sag mir, wen ich aufhören soll. Sie nickte und er fing an. Es wird mir hier viel zu viel genickt und irgendwas mit den Händen gemacht. Langsam wird's langweilig. Obwohl langweilig. Wahrscheinlich noch das beste Wort ist, das man für diese Geschichte finden kann. Die langweiligen Stellen sind eigentlich die guten Stellen. Ja, wir sollten direkt hier aufhören. Er strich als erstes vorsichtig mit seiner Zunge ihre Schamlippen auf und ab. Sie wimmerte vor Lust. Kein Punkt, neuer Absatz. Und er streifte ihren Kitzler. Sie stöhnte auf. Als er seine Zunge zwischen ihre Schamlippen schob und so als erster Mann, das haben wir schon im letzten Kapitel verstanden, danke, mit der Zunge in das junge Mädchen. Wir sind noch nicht mal über die erste Seite hinaus. Und er ist schon wieder bei das junge Mädchen, die ist 18, 19? Weiß ich gerade gar nicht mehr, aber auf jeden Fall war sie mindestens 18, weil sie hat gesagt, ihre Mutter hat ihr, seit sie 18 geworden ist, ständig Macker mit nach Hause gebracht, damit die sie fucken können. Also, sie ist 18 und damit kein junges Mädchen mehr. Also weder ein Mädchen noch ein junges Mädchen. Und so, als erster Mann mit der Zunge in das junge Mädchen eindrang, schrie das Mädchen vor Lust und legte instinktiv die Finger an ihre Klitoris, die sie zu reiben begann. Jo. Er drang nicht ganz in sie. Das wäre auch verstörend, wie lang müsste seine Zunge sein, damit er mit der Zunge ganz in sie dringen könnte. Mein Gehirn verknotet sich schon wieder und es liegt nicht am Alkohol. Wie er von Julia erfahren hatte, erregte das viele Frauen. Wie er von Caroline erfahren hatte, waren bei erfahrenen Frauen die Schamlippen auch eine sehr erregende Zone. Ja, nur wenn die erfahren sind, oder was? Und wenn sie unerfahren sind, dann nicht. Dann spürt man da nichts, oder wie jetzt? Daher wusste er nicht, ob sie schon genug Erfahrung hatte, um es genauso lustvoll zu empfinden. Denn auch wenn sie sich selbst berührte, würde sie dieses Erregender spüren. Rainer, du hast gar keine Ahnung davon, wie das ist, wenn Frauen, ich möchte das dick und fett unterstreichen, sich selbst berühren. Das kann durchaus erregender sein, als wenn ein Mann, und ich möchte dich jetzt gar nicht als solchen bezeichnen, aber wenn ein Mann das tut, dann immerhin weiß die Frau, was sie da gerade empfindet und wo sie es gern hat. Das Mädchen. Gut, ich mache jetzt ein Trinkspiel draus. Das ist der Rum. Und immer wenn das Mädchen drin vorkommt, dann trinke ich einen. Einfach aus Notwehr und gerechtem Zorn. Ja. So. Besser. Als er seine Zunge nun tief, ich glaube, ich werde stockbesoffen sein. Als er seine Zunge nun tief in ihr auf und ab bewegte und ein weiteres Stück in sie schob. Punkt. Sie begann wieder laut zu stöhnen und Freudenschreie auszustoßen. Ihr ganzer Körper vibrierte vor Erregung. Alles klar. Ihr gefiel es offensichtlich, den sie schrei vor Lust. Und Schrei ist groß geschrieben. Es wäre ein besserer Titel gewesen. Kapitaltitel, Verzeihung, Schrei vor Lust. Bitte mach's mir, stöhnte sie. Klar, kennt man jede Jungfrau beim ersten Mal. Er wusste, dass sie nicht so lange brauchen würde wie Julia oder Caroline, die beide sehr erfahrene Frauen waren. Sie stand kurz vor einem Orgasmus. Er presste wieder seine Lippen auf sie und bewegte seine Zunge schneller. Ja, mach weiter. Er war überrascht, da sie sowas sagte. Wieso? Das ist nicht das Überraschendste in dieser Geschichte. Caroline und Julia stöhnten zwar auch, doch bis auf das gaben sie kaum ein Wort von sich. Ja, sie stöhnt jetzt, dass sie kommt. Also irgendwie besteht da anscheinend Meldepflicht. Es wird gestreichelt und geglitten und gekitzelt und. Sie wand sich und er hielt sie fest. Sie presste ihre Beine zusammen und verkrampfte ihr Becken. Ich komme, schrie sie und stöhnte lauter als vorher. Rainer, was für Pornos guckst du bitte? Und natürlich, auch sie spritzt beim Kommen. Und sie schrie vor Vergnügen und Erleichterung. Er bewegte sich weiter, denn er wollte sie, solange er konnte, in diesem Zustand haltet, damit sie ihre Lust voll genießen konnte. Gut, also sie ist jetzt gekommen, sie hat gespritzt und dann legen sie sich auf den Boden. Die hat natürlich Fußbodenheizung, die überraschend warm war. Ich weiß nicht, Fußbodenheizung. Ich dachte, die wäre immer warm, wenn sie an ist, aber was weiß ich schon. Gut, und sie sagt dann, dass das wirklich schön war und er freut sich, dass das schön war und hä? Er betastete sich und bedauerte nur, dass er selbst nichts tun konnte, solange das Mädchen neben ihm lag. Er betrachtete es als unangebracht, nachdem sie gerade ihr eigenes Vergnügen genossen hatte. Das ergibt nur in Rainers Kopf Sinn, oder? Oder erklärt mir das jemand? In meinem Kopf ergibt das keinen Sinn. Eigentlich wäre es genau jetzt angebracht. Naja, aber er kann ja warten. Nicht wahr, Rainer? Denkt immer erst an die Frau. Aber. Innerhalb des Textes kann Schriftsteller Rainer ihr trotzdem Vorwürfe machen, indirekt. Hört her. Trinkt vielleicht vorher. Eine erfahrene Frau hätte gewusst, dass er einen Druck aufgebaut hatte, da seine eigene Erregung selbst anstieg, während er es ihr machte. Wie kann sie das nicht merken? Unverschämtheit. Ja, aber sie bemerkt dann halt seine Bewegung und dann fragt sie ihn, ob sie was für ihn machen kann, damit es für ihn genauso schön ist. Und er sagt ihr dann, das könnte sie schon, aber wahrscheinlich wird sie das nicht machen wollen. Sie sah ihn an und Punkt. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich möchte es gerne versuchen. Wen du es versuchen willst, Punkt, musst du mein Glied in den Mund nehmen und daran saugen, Punkt. Außerdem kannst du deiner Zunge über mich streicheln lassen. Ich bin aber gerade so erregt und du bist so schön. Lachs. Dass es nicht lange dauern wird, na klar, daran liegt es beim Rainer, unserem Schnellstarter. Bitte? Also das hier wäre eigentlich nicht vorlesenswert, aber es ist ob der Grammatik vorlesenswert. Du kannst noch eines machen. Punkt. Du kannst mich noch bewegst. Punkt. Sie sah ihn an, Fragezeichen. Sie legte eine Hand an seine Manneskraft. Punkt. Ihre Hände waren warm und weich. Punkt. Sie bewegte ihn auf und ab. Och Gottchen, ja, jetzt unterhalten sie sich darüber. Er fragt sie jetzt, ob sie weiß, was beim Mann passiert, wenn er einen Orgasmus hat, wegen des Spermas. Und dann sagt sie, sie weiß, dass er Sperma spritzt. Offenbar gab es doch Sexualkundeunterricht an ihrer Schule. Ich hatte ja vermutet, dass das nicht der Fall war, aus Gründen. Aber ja, das weiß sie. Gut. Naja, und dann sagt er ihr, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst es schlucken oder du nimmst den Mund weg. Ach was. Dass er den geringsten Scheiß glaubt, erklären zu müssen, ne? Oh nee, nee, och, es kann doch nicht. Mann, Zeit noch einen Schluck zu nehmen. Also, es kommt nicht das Wort Mädchen vor. Ach, zum Glück, ja. Aber das hier. Hört her. Sie sah ihn an. Ich glaube, Mutter schluckt es, oder? Wieso ist das relevant? Warum schreibt jemand das so in einer Geschichte? Kurz irritiert nickte er. Ich bin auch irritiert. Er fügte aber noch hinzu, Punkt. Das macht sie aber auch nicht immer. Aber das war schon, was dieses Thema betrifft. Gut. Aber, also, och ja, und es geht nicht besser weiter. Er sah sie an und sagte, Punkt. Du darfst dich nicht mit der Hand anfassen, mit der du mich berührt hast. Sie sah ihn an. Warum den, Punkt? Weil dann die Möglichkeit besteht, dass du schwanger wirst. Ihr Blick veränderte sich, er konnte ihn nur schwer deuten. War es Hoffnung? Das ist so traurig. Ja gut, aber sie streichelt, er schließt Augen, sie schließt Lippen und saugt und tastet auf und ab und saugt und streichelt und das lässt sein Blut heiß kochen. Ja. Und es zuckt. Ihre Unerfahrenheit gefiel ihm. Hätte mich jetzt auch überrascht. Oh, er ist auch überrascht. Überrascht stellte er fest, dass sie ihn sogar sehr erregte. Aber irgendetwas an diesem Mädchen fand er besonders. Punkt. Ohne sagen zu können, was es war. Dass sie offenbar sehr leicht zu haben ist, zum Beispiel. Oder alles tut, was du möchtest, zum Beispiel. Oder dass du ihr in typischer reiner Manier jeden kleinen Scheiß erklären musst. Und darfst zum Beispiel, möchtet ihr weitermachen in den Kommentaren, weil ich, also die Liste wäre sehr lang. Wir wollen ja irgendwann mal zum Ende kommen. Also wenn diese beiden auch irgendwann mal zum Ende gekommen sind. Er spürte, dass sich sein Körper sich an ihren Orgasmus erinnerte. Rainer, ich weiß, du erinnerst dich an die obskursten Dinge, vor allem an jene, die nie stattgefunden haben. Aber das halte ich doch für wirklich unwahrscheinlich. Naja, aber es dauert dann ein paar Minuten, bis sie beide die ersten Anzeichen für seinen schnell näher kommenden Orgasmus wahrnahmen. Und dann ruft er, es kommt, damit sie halt Bescheid weiß, ne, ob sie dann schlucken oder nicht schlucken will. Aber ja, ratet mal, was sie tut. Also sie legt sich wieder neben ihn und dann leckt er ihr sein Sperma vom Gesicht, erotisch. Sie zittert dann und er fragt, ob ihr kalt ist und sie sagt ein bisschen, ja klar, auf der warmen Fußbodenheizung. In dem mit Sicherheit fucking warmen Badezimmer, ja, wo ja dichter warmer Nebel und so vorherrscht, wie wir im letzten Part gelernt haben. Und nachdem sie gerade, naja, nicht gefuckt haben, aber sich zumindest körperlich betätigt. Da friert sie bestimmt sehr. Er sah ihre Brüste an und dachte, dass sie etwas größer aussahen wie die ihrer Mutter. Es hört einfach nicht auf, abstrus zu sein. Och Gottchen. Davon kurz abgelenkt sah er in ihr Gesicht. Ihre Augen waren grün und er verlor sich fast darin. Wieder spürte er eine Verbundenheit zu ihr. Ihre Augen schlossen sich, und als sie sich wieder öffneten, veränderte sich etwas in ihm. Wir kommen später noch dazu. Er lobte sie dann und sagte, das war sehr gut für dein erstes Mal. unangenehm. Und sie sagt dann, es hat halt komisch geschmeckt. Und, oh nein, oh nein. Ach, come on, okay, Leute. Ich werde heute sehr viel von diesem Kapitel lesen müssen. Nun, das dachte ich beim ersten Mal auch. Sie sah ihn an und sagte, du hast das auch schon mal gemacht? Er überlegte, was sie hatte. Dann lachte er laut auf, was sie kurz zusammenzucken ließ, aufgrund der unerwarteten Lautstärke. Ich meine natürlich bei einer Frau. Es dauerte einen Moment, doch dann lachte sie auch. Sie hatte gedacht, er meinte, dass er auch schon einen Mann mit dem Mund befriedigt hatte. Allerdings, und jetzt kommt's, Leute, haltet die Flaschen bereit oder den Brokkoli. Allerdings fügte er kurze Zeit später hinzu, ich werde das heute Abend aber dennoch machen. Sie sah ihn an. Du wirst also heute Abend Vater? Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Fragezeichen. Mehr sagte sie nicht. Es wird so unangenehm. Er sah sie an. Er runzelte die Stirn. Wieder hatte er dieses unerklärliche Gefühl. Okay, mein Gehirn hat gerade wieder ein paar Sätze weitergelesen. Wir müssen jetzt alle sehr, sehr stark sein, ja? Du bist überraschend gut im Bilde über das, was hier vorgeht. Sie mied seinen Blick. Früher bin ich oft nachts aufgewacht. Wann genau war früher? Das wird gleich noch wichtig. Und nein, das ist überhaupt nicht der Part meiner Stimme, wenn ich langsam zornig werde. Gar nicht. Als ich bei Mutter und Vater das Zimmer vorbeigekommen, Punkt, zögernd sah sie ihn an. Sie hatten andere Frauen und manchmal auch Männer im Zimmer. Ich habe manchmal zugesehen. Aber als ich noch klein war, haben sie mich immer weggeschickt. Als sie noch klein war, verdammte Dreckskacke. Wie, was? Boah. Also ich habe Caroline vorher schon als Scheißmutter betitelt, ja. Wir sind jetzt dabei, dass beide wirklich Dreckseltern sind. Wenn ich schon am Fucken bin und andere Leute eingeladen habe, dann wäre es ratsam, wenn meine kleine Tochter nicht einfach so ins Zimmer schneien kann. Als ich noch klein war. Halt die Fresse, Rainer. Oh, nee. Haben sie mich immer weggeschickt? Punkt. Falls sie mich bemerkt haben. Das heißt, wann auch immer das war, als sie noch klein war, manchmal haben sie nicht bemerkt und dann hat sie halt unbemerkt zugeguckt. Pädagogisch wertvoll. Irgendwann fragte ich, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Sie sprach den Satz nicht zu Ende. Er zögerte unsicher, was er darüber denken sollte. Du hättest unsicher zögern sollen, ob du so etwas schreiben sollst. Und es dann lassen. Als ich dann 16. Ich möchte das Fett rot unterstreichen. Mit blinkenden Pfeilen und sehr viel Ausrufezeichen in Schriftgröße 160. Als ich dann 16 wurde, haben sie mich auch mal zusehen lassen. Es war Rainer! Ich möchte an dieser Stelle, weil es in den Kommentaren im letzten Video anklang, dass jemand Zweifel angemeldet hat, ja, weil dieses Machwerk angeblich von Hatern verfasst wurde, ja, ich sollte langsamer sprechen, möchte ich einmal klarstellen, dass Rainer dieses Manuskript vollumfänglich weitergegeben hat, damit es Korrektur gelesen werden kann. Und das wurde dann geleakt. Und er hat im Lauf der Zeit seine Urheberschaft mal bestritten, mal hat er gesagt, das ist von ihm, aber es ist ja noch nicht fertig, ja? Und jeder, wirklich jeder, der seine erotischen Kurzgeschichten kennt, die er offiziell, ne, nicht geleakt oder so, die er offiziell ins Netz geschissen hat, hochgeladen auf einer Self-Publisher-Plattform, die das gelöscht hat, weil es Pornografie war und das da verboten ist, sonst wäre es da geblieben. Das hat rein ins Netz geschissen. Das ist nicht weniger widerlich als das, was ich hier lese. Also werde ich nicht darüber diskutieren, ob das hier von Rainer ist oder nicht. Uns ist allen klar, was für ein ekelhafter Mensch Rainer ist. Es geht nicht darum, ob man ihn mag oder nicht mag. Okay, ich wiederhole. Als ich dann 16 wurde, haben sie mich auch mal zusehen lassen. Damals waren sie nur zu zweit. Klar, kennt man. Alle Eltern lassen ihre 16-jährige Tochter dabei zusehen, während sie fucken. Ist ganz normal. Rainer, halt die Fresse. Am nächsten Tag hab, Punkt, Punkt, E, Leerzeile, I, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Wieder verstummte sie. Er sah sie verwundert an. Das war für mich interessant, aber irgendwie fand ich das seltsam. Er nickte. Das kann ich mir vorstellen, dachte er. Und überlegte, wie es für ihn sein würde, wen er seine Eltern beim Sex erwischen würde. Das wäre sicher nichts, was ich sehen will, dachte er bei sich. Sie hat ihre Eltern nicht beim Sex erwischt. Das erste Mal, damals, als sie noch klein war, wie sie selbst gesagt hat. Ja? Und da reingestolpert ist, das wäre, sie hat ihre Eltern beim Sex erwischt. Jegliches danach gilt nicht. Und die aktiv zugucken zu lassen, ist jenseits von allem. Aber da Rainer das hier so schreibt und darüber nachdenkt, wie es wäre, wenn er seine eigenen Eltern beim Sex erwischen würde. Also, es tut mir leid, dass diese... Er hat es erwähnt. Deshalb muss ich es einmal sagen. Rainer schreibt viele Dinge in diese Geschichte, die vermutlich aus der Realität entlehnt sind. Hat der Rainer seine eigenen Eltern erwischt? Hat der zugeguckt, wenn er nicht erwischt und weggeschickt wurde? Ich frage nur. Weiteres lasse ich unkommentiert. Er sagt dann, dass sie weiß, dass er mit Caroline eine Dauerbeziehung hat und sie sagt dann, dass sie viele Sachen ausprobieren möchte und vermutet, dass Vater und Mutter nichts dagegen haben, wen wir zusammen etwas unternehmen. Nette Umschreibung. Dann stehen sie auf und wollen sich waschen und gucken, wo Caroline ist. Aber sie findet das gar nicht so toll, weil sie dann sagt, hier, Moment mal, du wolltest mich doch entjungfern, oder was? Ich dachte, du wolltest mich entjungfern. Er sah sie missbilligend an. Nee, er sah missbilligend sie an und sagte, Punkt, ich mag das Wort nicht, steht da so. Wieso? Was würdest du sagen? Möchtest du es deflorieren nennen? Habt ihr hier eine Dusche? Ich sollte mich abduschen, bevor wir wieder zusammen in die Wanne gehen. Aha. Oh, Leute, nice. Das Kapitel ist zu Ende. Das ist gut, bevor ich nochmal sauer werden kann. Ich habe viel zu wenig getrunken. Fällt mir auf. Und deshalb lese ich jetzt direkt auch weiter. Das letzte Mal habe ich 2,5 Stunden gelesen. Und ja, auf geht's. Kapitel 13. Gefühle? Fragezeichen. Und er geht dann in einen Raum mit einer Dusche. Und Tina kommt dann aber mit und küsst ihn. Bist du dumm oder so, Rainer? Er sah sie an und spürte etwas, das ihn irritierte. Er runzelte die Stirn. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Ich möchte hier nochmal verlauten lassen, der Rainer hat sich als etwa 1,90 beschrieben. Und sie ist ungefähr irgendwie 1,55 oder so. Also auf die Zehenspitzen stellen, funktioniert er nicht einfach mal so, wenn er so stehen bleibt. Das konnte nicht sein, dachte er. Ich denke auch immer in Vergangenheitsform. Ihr nicht? Ich möchte ihr nicht wehtun. Habe ich mich etwa in dieses Mädchen verliebt? Nur weil er ihr nicht wehtun möchte, hat er sich gleich in sie verliebt? Rainer! Kann ja wohl nicht wahr sein. Noch während er es dachte, wusste er, dass es so war. Erst jetzt fing er an, darüber nachzudenken. Er war der erste Mann, der sie berührt hatte. Empfand sie etwas für ihn? Wie könnte sie nicht, Rainer? Es handelt sich ja um dich, nicht wahr? Und wen, ja, was würde passieren, wenn er mit ihrer Mutter zusammen war? Rainer, wenn du in sie verliebt bist und sie auch in dich verliebt ist, dann bist du nach Möglichkeit halt nicht mit ihrer Mutter zusammen. Was ist denn das für ein Gedanke? Aber sie küsst ihn dann und sie ahnt schon, was er denkt, wie alle Charaktere in Rainers Geschichten kann sie das auch. Und sagt ihm, er braucht sich keine Sorgen zu machen, dass sie für ihn anders empfindet, wenn er mit Caroline schläft. Und dass sie sich halt keine Illusionen darüber macht. Romantisch. Dann küsste sie halt leidenschaftlich. Klar, richtig gute Reaktion darauf. Sie sagt dann, ich schätze aber, du wirst dir dennoch Sorgen machen. Ich hatte zwar noch keinen Mann, der mich berührt hat, aber ich habe schon ein paar Jungs gehabt. Wann denn? Sie war auf einer Mädchenschule und konnte deshalb keinen Sex haben, aber es gab Jungs, die sich in sie verliebt haben. Hä? Er zögerte und sagte langsam, ich verstehe. Ich nicht, wirklich nicht. Sie schüttelte den Kopf und sagte, nein, tust du nicht. Sie drückte sich dichter an ihn und ihm wurde das Herz schwer. Ich empfinde viel für dich, sagte sie. Er wusste nicht, wie es passierte, aber plötzlich drückte er sie an sich, ihm liefen Tränen von den Wangen. Was geht denn hier ab, bitte? Die haben sich gerade ein bisserl befriedigt, nicht mal gefuckt. Die kennen sich seit, ja weiß ich nicht, wie viel Zeit wird vergangen sein. Und er hat mit ihrer Mutter und deren besten Freundin gefuckt und ihr angekündigt, er wird heute Abend mit der Mutter und dem Vater fucken. Die wissen nichts voneinander. Gar nichts. Aber es ist eine Stimmung wie bei Romeo und Julia. Was ist denn hier los? Und er heult jetzt, oder was? Hä? Schluchzend sagte er, ich will dir nicht wehtun. Dann schlaf nicht mit ihren Eltern, nur weil du es geil findest, wenn du dich in sie verliebt hast. Ganz einfache Lösung. Sie stehen dann lange Arm in Arm da und irgendwann hat er sich wieder gefasst. Ich find's verstörend, dass eigentlich sie gerade die Leidtragende ist, aber er heult. Aber ja, klingt nach einer. Dann setzen sie sich in eine Ecke auf den Boden und Tina lehnt ihren Kopf an seine Schulter und dann sagen sie halt, naja, sie sollten jetzt duschen, weil der Vater und die Mutter warten bestimmt schon. Naja, und dann duschen sie halt auch und helfen sich gegeneinander dabei und als sie ein wenig sauber waren. Ich glaube, das ist exakt die Umschreibung dessen, was Rainer tut, wenn er Kackduschen geht. Wenn er ein wenig sauber ist, dann verlässt er die Dusche. Vollkommen sauber muss man nicht sein. Dafür ist das nicht da. Eine der Frauen, die Rainer im Aufenthaltsraum gesehen hatte, stand da und wartete auf sie, als sie beide aus dem Duschraum kamen. Er war erstaunt, da sie sich nicht zu wundern schien. Immerhin stand er und Tina entkleidend vor ihr. Ja, das ist merkwürdig, dass sie sich nicht wundert, wo sie doch unten in dem Raum mit dabei war, als Caroline ihm Kondome in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, geh mal die Tina fucken. Komisch. Ja, das ist die Lisa übrigens. Die wilde Lisa. Die Lisa, die hat den beiden Kleidung mitgebracht. Die haben Kleidung in Rainers Größe in der Villa. Verstörend. Und dann verbeugt er sich und geht dann halt. Und dann fragt er nach der Uhrzeit. Er ist mit Caroline kurz nach 12 eingetroffen. Und jetzt ist es beinahe 16 Uhr. Na logo, ist klar. Dann, ja, sind sie an einem Fenster und setzen sich da irgendwie hin. Seine Gefühle, die ihm so fremd waren, wahre Worte über Rainer. Seine Gefühle, die ihm so fremd waren, ergriffen ihn wieder. Er hatte einen Arm um sie gelegt und ihr Kopf ruhte auf seiner Brust. Sein Herz schlug schneller. Ihre Hand lag auf seinem Bauch. Welchem von all denen? Und bewegte sich leicht hin und her. Er streichelte mit der Hand, die er um sie gelegt hatte, ihre Schulter und kämpfte mit seinen Gefühlen. Er spürte sie deutlich neben sich. Wen sie atmete, ihren Herzschlag, ihre Hand auf seinem Bauch und ihr Kopf, den sie nun an seine Schulter lehnte. Ja, Rainer, immer noch. Danke, hast du uns schon gesagt. Sie summte eine Melodie, die er nicht kannte. Er atmete schwer. Er war von ihrer Gegend. Ward so gebannt, dass er kaum Luft bekam. Er wusste nicht, warum er so stark für sie empfand. Er kannte sie doch kaum. Hat dich aber nie abgehalten, richtig, Rainer? Er glaubte zwar immer an die Liebe auf den ersten Blick, aber dass es ihn so schwer treffen würde, hatte er nicht geglaubt. Sie sah ihn an. Geht es dir nicht gut? Er kämpfte gegen die Tränen. Was hast du? Ich weiß es nicht, sagte er. Ich war mein ganzes Leben lang jemand, der sich nicht für seine Gefühle schämt. Aber deine Gegend. Ward. Er brach ab. Ist es dir unangenehm? Er atmete tief ein. Nein, ich bin es nur nicht gewöhnt, dass... Wieder brach er ab. Sie sah ihn unsicher an. Kann ich etwas für dich tun, um es leichter für dich zu machen? Er schüttelte den Kopf und sagte, meine Gefühle waren immer stark. Ich werde mich wieder beruhigen. Ich. Rainer. Er denkt dann über sein bisheriges Leben nach. Oh, es wird wieder so bezeichnend. Oh je. Er hatte ein schweres Leben geführt, in dem er für Anerkennung kämpfen musste. Zu Hause hatte er eine Schwester gehabt, die von seinem Vater bevorzugt behandelt wurde. Seine Schulzeit war ein einziger Leidensweg. Abgesehen davon, dass er in der Schule mit seiner Lese- und Rechtschreibschwäche kämpfen musste, war er von seinen Mitschülern gnadenlos versichert gemacht worden. Was? Okay, ist eigentlich ganz nett von denen, sich um seine Versicherung zu kümmern. Die wenigen ungeschickten Versuche, die er unternommen hatte, sich mit Mädchen anzufreunden, wen er sich für eines interessierte, musste er teuer bezahlen. Ich weiß, dass er damals dieses Sexgeschreiben im Internet teuer bezahlen musste, aber ich nehme an, darum geht's nicht. Entweder wurde er ignoriert, die Mädchen reagierten angewidert, oder sie hatten ihn vor der Klasse bloßgestellt. Als er aus der Schule kam, starb ein paar Jahre später seine Großmutter, die er sehr verehrt hatte. Ein Jahr später sein Vater. Daraufhin hatten ihn seine Mutter und Schwester verlassen und er war alleine mit seiner kranken Großmutter zurückgeblieben. Zu jener Zeit hatte er angefangen zu schreiben, wovon er jetzt, fast 5 Jahre später, leben konnte. Trotz seiner Schreibschwäche und jeder zu ihm sagte, dass er das niemals schaffen würde, hatte er es geschafft. Er hatte auch über das Internet angefangen, mit Kurzfilmen Geld zu verdienen und hatte sich eine solide Fangemeinde aufgebaut. Als eine Träne von seinem Kinn in das Wasser tropfte, sagte sie, du hast ein schweres Leben geführt. Er erst rate. Er hatte alles, worüber er nachgedacht hatte, laut ausgesprochen, ohne es zu bemerken. Ja, Rainer, das passiert ja öfter. Bevor ich jetzt weiterlese, das muss ich, möchte ich mich dem vorangegangenen Text noch einmal widmen. Rainer sondert dasselbe ab, was er immer absondert, auch in Videos und dergleichen, ja. Aber es ist doch schön, dass wir es nochmal hören, in einem Roman, den er veröffentlichen wollte, dass er auch da all das erwähnen muss und dass es diesmal nicht um die Hater geht. Also, er hat ein schweres Leben geführt, in dem er für Anerkennung kämpfen musste. Ja, seine Schulzeit war ein einziger Leidensweg, wir kennen es. Er erwähnt dann noch, dass jeder zu ihm sagte, dass er es niemals schaffen würde. Und wir wissen, dass er damit seine Familie meint. Das hat er schon öfter gesagt. Dass er ja nicht nur zu seiner Schwester und seiner Mutter keinen Kontakt mehr hat, sondern auch nicht mehr zu Onkel, Tanten, Neffen, Nichten und so weiter. Und dass man sich mit einzelnen Familienmitgliedern nicht versteht oder sich entfremdet, ja, das kommt vor. In Rainers Fall, naja, haben diese Familienmitglieder, das wissen wir von ihm selbst, ihm gesagt, hör auf mit dem, was du da an YouTube machst. Hör auf damit, wie du es machst. Lass das sein, es wird so nichts. Auch Rainer ist der Meinung, er hat es trotzdem geschafft. Diese Zweifler hatten Unrecht, ja. Aber er hat sich von ihnen getrennt, quasi. Und sie haben keinen Kontakt mehr, weil die so blöd waren und so arschig und nicht an ihn geglaubt haben. Das ist Rainers Ansicht der Dinge. Er erst rate. Er hatte alles, worüber er nachgedacht hatte, laut ausgesprochen, ohne es zu bemerken. Ihre Hand verkrampfte sich. Punkt. Als sie aufschaute, bemerkte er, dass auch sie weinte. Punkt. Sie sah ihn an und er begriff, dass ihre Gefühle ihn genauso stark waren wie seine eigenen. Okay. Sie näherte sich langsam seinem Gesicht. Punkt. Sie schloss die Augen. Punkt. Er legte ihr eine Hand auf die Wange, als er sie küsste. Punkt. Sie küssten sich lange. Punkt. Irgendwann, sagte sie. Punkt. Wir müssen uns langsam fertig machen, sonst kommen wir doch noch zum Abendessen zu spät. Punkt. Er wusste, dass sie recht hatte. Punkt. Doch keiner von ihnen bewegte sich. Punkt. Dann sagte sie. Punkt. Och, Manu. Willst du mir noch einen letzten Wunsch erfüllen? Wow, warum denn jetzt das? Hier stirbt doch niemand. Er sah sie an, Punkt. Ich möchte noch immer das, wie wir es machen, sagte sie nur. Punkt. Er überlegte kurz, was sie meinte, Punkt. Neuer Absatz. Ja, keine Ahnung, was könnte sie meinen? Wisst ihr es? Wen du das wirklich willst, werde ich es sein, der dich als Erster nimmt. Romantisch, Rainer, romantisch. Genau das möchte ich als junge Frau auch von meinem auserwählten ersten Typi hören. Wenn du es wirklich willst, werde ich es sein, der dich als Erster nimmt. Ja, alles klar. Es wird aber wahrscheinlich nicht so schön, wie du es dir vorstellst. Ja, das liegt an so vielen Dingen dann bei dir. Sie sah ihn an, Punkt. Haben deine Freundinnen dir schon einmal gesagt, dass es schmerzhaft ist, das erste Mal mit einem Mann zusammen zu sein? Sie zögerte, Punkt. Ich habe mit meiner besten Freundin mal darüber gesprochen, ja. Das sagt jetzt der Rainer. Es ist wirklich ganz fantastisch, wenn Dialoge nicht gekennzeichnet sind. Ja, und danach auch keine neue Zeile beginnt, wenn jemand fertig gesprochen hat. Es ist super. Aber was ist denn jetzt mit der und der besten Freundin? Weil, ich meine, sie war auf einer Mädchenschule, sie hatte keinen Kontakt zu Jungs, die beste Freundin jetzt anscheinend schon. Woher kennen sie sich dann? Ich habe Fragen, ich verstehe das Ganze nicht. Egal, der Rainer spricht jetzt. Ich werde dir de Freude machen. Aber nicht jetzt und nicht hier. Ich werde mit deiner Mutter sprechen und wir werden heute hier schlafen. Ja, heute hier miteinander. Das wäre eigentlich das wichtigste Wort in diesem Satzbau. Aber hey, ich werde heute Abend zu dir kommen und dann werden wir uns zusammen erfreuen. Sie sah ihn an und sagt: Versprich mir, dass du dann auch wirklich in mich eindringst. Mann. Er lächelte gequält. Sie ließ ihm keinen Spielraum für andere Möglichkeiten. Punkt. Er wollte ihr keine Schmerzen bereiten. Punkt. Aber sie wollte ihn und sich seiner Gefühle noch immer unsicher, wollte er ihr jeden Wunsch erfüllen, um den sie ihn bat. Punkt. Wen es dein Wunsch ist und du wirklich bereit bist, diese Schmerzen für mich zu ertragen, werde ich heute Nacht mit dir schlafen und ich werde in dich eindringen mit meinem Penis, fügte er hinzu. Was zum Manu, ich möchte meinen Kopf gegen die Tischplatte schlagen. Zum Glück hält mich das Lachen davon ab. Das ist. Okay, ich werde dem Geschichtenschreiber Rainer bis zum Ende erklären, dass das Schwachsinn ist, was er hier schreibt. Und er bereitet sie ja nicht auf eine Folter-Session vor, sondern auf ihr erstes Mal Sex. Wenn man da ein bisschen vorsichtig wäre, dann wäre das auch nicht so ein Drama. Wenn du wirklich bereit bist, diese Schmerzen für mich zu ertragen. Also erstmal möchte sie ja für sich Sex und nicht für dich. Zumindest soweit ich es bisher verstanden habe. Aber auch wenn nicht, oder erst recht, wenn nicht, wenn sie das für ihn wollen würde, dann wäre dieser Satz wirklich, wirklich widerwärtig. Wenn du wirklich bereit bist, diese Schmerzen für mich zu ertragen. Ich komme nicht drüber hinweg, oder? Aber dieser lyrische Satzbau, oder? Wen es dein Wunsch ist und du wirklich bereit bist, diese Schmerzen für mich zu ertragen, werde ich heute Nacht mit dir schlafen und ich werde in dich eindringen mit meinem Penis. Ja, aber das muss er so explizit sagen, ne? Weil sonst könnte sie ja auch denken, er will sich da wieder rauswinden, lil, und statt mit seinem Pensi, mit seinen Fingern in sie eindringen. Und das wäre ja nicht richtig gefuggel. Und das wäre halt auch nicht nett von ihm. Ich meine, ob er jetzt mit 1,5 Zentimetern Pensi oder den Fingern in sie. Also das wird halt schmerztechnisch. Und also, ist auch kein weiß Rainer, dass es manchmal vorkommt, dass das Jungfernhäutchen auch beim Sport reißen kann zum Beispiel und nicht immer nur zwangsläufig beim Sex. Und ist ihm klar, dass das kein Material ist wie, keine Ahnung, das Gummi bei einem Luftballon. Das wird weder platzen, wenn es durchstößt, noch wird sie verbluten, noch vor Schmerzen ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen, wenn sich beide irgendwie miteinander verständigen und vorsichtig sind. Aber was weiß ich schon. Rainer wird's bestimmt besser wissen. Das steht hier nämlich auch so. Sie sah erleichtert aus, Punkt. Und er fühlte sich furchtbar, Punkt. Er würde ihr wehtun und er hasste sich dafür. Okay, nein, nein, nein, ich habe darüber gerade schon gesprochen. Es ist alles gut. Weiterlesen. Einfach weiterlesen. Ja, sie baden dann zu Ende und es wird noch ein bisschen übereinander gestrichen und gestöhnt, wenn er sie an der Brust oder ihre Scheide berührte. Was? Er hatte das Gefühl, dass sie sich anders anfühlte als zuvor. Aha. Gut, das wird nicht näher erklärt. Insofern bleibt es einfach schräg. Aber sie waschen sich jedenfalls gegenseitig den Rücken und als sie dann sauber waren, ich nehme an, diesmal vollständig, gehen sie dann in die Umkleide, wo die saubere Kleidung für sie hingelegt worden war. Rainer sah sich die Sachen an und wunderte sich, wo sein Shirt war. Er hoffte, dass er das wieder sah. Das war sein Lieblingsshirt, eine der Bands, die er hörte. Punkt. Als er sich angezogen hatte. Punkt. Es war ein lang ärmliches Hemd. Ein langes ärmliches Hemd? Es wäre ein bisschen traurig in diesem Haushalt. Unter das er ein schwarzes Shirt trug und eine lange, ebenfalls schwarze Hose. Er schaute in den Spiegel, der im Raum hing, und dachte, wer dieser Typ sei. Seine Hose hatte keine Löcher und er trug ein dunkelviolettes Hemd. Das letzte Mal, dass er ein Hemd trug, war gegen Ende seiner Schulzeit. Seine Hose hatte keine Löcher. Ja, und das T-Shirt auch nicht reiner, ne? Also wärst du mal mit dieser hier beschriebenen schwarzen Hose und einem Hemd zum Gericht gegangen, statt in einer Jogginghose, in dem verwaschenen Slipknot-Shirt, das ein Spitknot-Shirt ist, wegen undefinierbarer Flecken und noch vielen weiteren undefinierbaren Flecken hintenrum, und einem wirklich großen Loch am Bauch. Und den neuen Schuhen, die du aber an den Hacken direkt runtergetreten hast. Ja, also vielleicht hättest du einfach nicht so zum Gericht gehen sollen. Du hast ja anscheinend alternative Ideen, ne? Hättest du die mal auch verwendet. Das wäre respektvoller am Gericht gewesen. Weniger witzig für uns, klar, aber respektvoller vor Gericht. Und überraschend für die Hater, ehrlich gesagt, ne? Tina stellt sich dann neben ihn und sagt ihm, dass er gut aussieht. Und er lächelt dann und sagt, dass er das nicht findet, weil er ein Mettler ist. Ein Mettler ist ein Mettler, weil er Metal hört. Ja, und sie fragt dann, was er damit meint und legt den Kopf schief und dann sagt er halt, naja, nichts, aber das ist nicht der Kleidungsstil, den ich normalerweise trage, ja. Mettler tragen niemals schwarze Hosen und Hemden. Merkt euch das. Wenn ihr das immer noch tut, liebe Mettler, dann ist irgendwas falsch. Auch wenn Mettler im Hemd, mit einer Hose, an schönen langen Haaren, mich persönlich ein bisschen buschig machen. Aber was stimmt nicht mit euch? Ihr müsst Bandshirts tragen und Nietenarmbänder, sonst seid ihr keine Mettler. Ende der Diskussion, hat der Rainer gesagt gehabt. Ja. Und sie lächelt dann und sagt, dass er halt froh sein wird, wenn die beim Essen sind. Sie selber hat ein langes dunkelblaues Kleid an, das bestickt ist, und sie fragt dann, ob sie ihm beim Föhnen seiner Haare helfen soll, aber das geht nicht, ne, weil das macht die Haare kaputt. Und er fragt sie dann, warum hast du eigentlich kurze Haare? Und dann sagt sie, das gefällt ihr halt so. Und dann sagt er, lange Haare würden dir wahrscheinlich sehr gut stehen. Sie lächelt dann. Ja, weil sie einfach zu nett ist. Ich meine, wenn ich gerade gefragt worden bin, warum habe ich kurze Haare, und dann sage ich, ja, weil es mir gefällt. Und dann sagt mir jemand, aber mit langen Haaren würde es bestimmt auch gut aussehen. Dann denke ich mir halt, schön für dich, aber warum erzählst du mir das jetzt? Wenn ich lange Haare haben wollen würde, dann würde ich die ja tragen. Er hatte keine Uhr dabei und schaute auf sein Handy. Da ist die Angestellte, Punkt. Lisa, wie er sich versuchte einzuschärfen, Punkt. Neben die neuen Kleider gelegt hatte, sowie auch seinen Geldbeutel und die Schlüssel, Punkt. Aha. Ach so, ja, er tippt dann kurz auf seinem Handy herum. Und die Tina fragt dann natürlich, was er macht. Und er sagt dann, ach, ich schaue nur kurz wegen der Arbeit etwas. Und dann fragt sie, ob er wirklich darüber arbeiten kann. Und dann, naja, sagt er hier, ja, mehr oder weniger. Eher weniger, ne? Weil er sein Handy mit dem PC verbunden hat und dann auch von unterwegs am PC was machen kann. Rendern und hochladen oder was? Und in erster Linie hat er aber gerade im Internet geschaut, ob die Fans etwas zu einem neuen Video geschrieben haben. Mache ich auch immer, wenn ich gerade neben meiner Angebeteten stehe und mich innerlich darauf vorbereite, mit ihr zu ihren Eltern zum Abendessen zu gehen, mit denen ich nach dem Abendessen fucken werde und danach meine Angebetete entjungfern werde, dann ist auch meine größte Sorge als Gast in diesem Haus von anderen Leuten, dass ich erstmal gucke, ob Fans was unter mein Video geschrieben haben. Ja, wieso nicht? Er folgt dann ihr zu ihrem Zimmer, guckt sich dann um und da gibt es ein paar Fenster, einen Schreibtisch. Über eine kleine Treppe geht es auf eine Art Balkon. Da stehen auch zwei Sofas und ein Fernseher. Und dann gehen sie auf die zweite Ebene des Zimmers. Da steht dann ein großes Bett und ein Schrank. Und das Zimmer ist halt fast so groß wie drei Zimmer seines eigenen Hauses. Er drehte sich um. Sie lächelte über seine Miene. Punkt. Unsicher sagt er, Punkt. Das ist ein Zimmer, Fragezeichen. Sie nickte, Punkt. Das ist ziemlich groß, sagte er und drehte sich nochmal zum Raum um. Punkt. Setz. S-E-T-S. Setz. Dich, sagte sie, Punkt. Das Bett war weich, Punkt. Sie legte sich hin und er legte sich neben sie, Punkt. Aber da endet das Kapitel. Wie bedauerlich. Ja, ich bin wirklich traurig darüber.